Erster Gott rief sehr laut. Er sagte, die Strafe für die Stadt kommt jetzt. Zweiter sechs Männer kamen vom Tor im Norden. Jeder hatte eine Waffe. Ein Mann trug Kleidung aus Leinen. Er hatte Schreibzeug dabei. Sie standen am Altar. Dritten Gottes Herrlichkeit ging zur Tür vom Tempel. Gott rief den Mann im Leinen. Vierter Gott sagte, geh durch Jerusalem. Mach ein Zeichen auf die Stirn der guten Menschen. Sie sind traurig über böse Taten. Fünfter Gott sagte zu den anderen, geht hinter ihm her. Tötet die Menschen in der Stadt. Habt kein Mitleid. Sechster tötet Alte, Junge, Frauen und Kinder. Aber rührt die Menschen mit dem Zeichen nicht an. Fangt beim Tempel an. Sie begannen bei den Männern vor dem Tempel. Siebter Gott sagte, macht den Tempel unrein. Füllt die Straßen mit Toten. Geht jetzt los. Sie gingen in die Stadt und töteten. Achter, ich fiel auf den Boden. Ich rief, Gott, tötest du alle Menschen in Israel? Bist du so zornig auf Jerusalem? Neunter Gott sagte, das Volk Israel und Juda macht viele böse Taten. Es gibt viel Gewalt. Sie denken, Gott sieht uns nicht. Zehnter, ich habe kein Mitleid. Ich bestrafe sie für ihre Taten. Elfter, der Mann im Leinen kam zurück. Er sagte, ich habe alles so gemacht, wie du es gesagt hast.